Erster, wenn du auf Jahwe hörst und seine Gebote hältst. Jahwe macht dich wichtig vor allen Völkern. Zweiter, alle guten Dinge kommen zu dir. Das passiert, wenn du auf Jahwe hörst. Dritter, du bist gesegnet in der Stadt. Du bist gesegnet auf dem Feld. Vierter, deine Kinder sind gesegnet. Deine Ernte ist gesegnet. Deine Tiere bekommen viele Junge. Fünfter, dein Korb ist gesegnet. Deine Bäckschüssel ist gesegnet. Sechster, du bist gesegnet, wenn du kommst. Du bist gesegnet, wenn du gehst. Siebter, Jahwe besiegt deine Feinde. Sie greifen dich an einem Weg an. Sie fliehen auf sieben Wegen vor dir. Achter, Jahwe segnet dein Getreide. Er segnet alles, was du tust. Er segnet dich in dem Land, das er dir gibt. Neunter, Jahwe macht dich zu seinem Volk. Er hat es dir versprochen. Du musst seine Gebote halten und seine Wege gehen. Zehnter, alle Völker sehen, dass du zu Jahwe gehörst. Sie werden Angst vor dir haben. Elfter, Jahwe gibt dir viele Kinder. Er gibt dir viele Tiere und viel Ernte. Er gibt dir viel Gutes in dem Land. Er hat es deinen Vätern versprochen. Zwölfter, Jahwe öffnet den Himmel für dich. Er gibt deinem Land Regen zur richtigen Zeit. Er segnet alles, was du tust. Du kannst vielen Völkern Geld leihen. Du musst selbst kein Geld leihen. Dreizehnter, Jahwe macht dich zum Anführer, nicht zum Letzten. Es geht dir immer gut. Du musst auf seine Gebote hören und sie halten. Vierzehnter, du darfst nicht von meinen Geboten abweichen. Du sollst keinen anderen Göttern dienen. Fünfzehnter, wenn du nicht auf Jahwe hörst und seine Gebote nicht hältst. Dann kommen alle schlechten Dinge zu dir. Sechzehnter, du bist verflucht in der Stadt. Du bist verflucht auf dem Feld. Siebzehnter, dein Korb ist verflucht. Deine Bäckschüssel ist verflucht. Achtzehnter, deine Kinder sind verflucht. Deine Ernte ist verflucht. Deine Tiere bekommen keine Jungen. Neunzehnter, du bist verflucht, wenn du kommst. Du bist verflucht, wenn du gehst. Zwanzigster, Jahwe schickt dir Unglück und Angst. Das passiert bei allem, was du tust. Du wirst schnell zerstört. Das ist, weil du Böses getan und ihn verlassen hast. 21. Jahwe schickt dir eine schlimme Krankheit. Sie tötet dich in dem Land. Du wolltest das Land besitzen. 22. Jahwe schlägt dich mit vielen Krankheiten. Er schickt dir schlechte Ernte. Das verfolgt dich, bis du ganz kaputt bist. 23. Der Himmel über dir ist hart wie Metall. Der Boden unter dir ist hart wie Metall. 24. Jahwe macht den Regen zu Staub und Sand. Es fällt vom Himmel auf dich. Das geht so lange, bis du zerstört bist. 25. Jahwe lässt deine Feinde dich besiegen. Du greifst sie auf einem Weg an. Du fliehst auf sieben Wegen vor ihnen. Du wirst ein Schrecken für alle Völker sein. 26. Deine toten Körper sind Futter für Vögel. Sie sind Futter für wilde Tiere. Niemand wird sie vertreiben. 27. Jahwe schlägt dich mit schlimmen Krankheiten aus Ägypten. Diese Krankheiten heilen nicht. 28. Jahwe schlägt dich mit Wahnsinn. Er schlägt dich mit Blindheit. Er schlägt dich mit Verwirrung im Kopf. 29. Du wirst im Hellen tappen wie ein Blinder. Du hast kein Glück bei deiner Arbeit. Man wird dich immer unterdrücken und berauben. Niemand hilft dir. 30. Du verlobst eine Frau. Ein anderer Mann schläft mit ihr. Du baust ein Haus. Du wohnst nicht darin. Du pflanzt einen Weinberg. Du isst seine Früchte nicht. 31. Dein Ochse wird geschlachtet. Du isst nichts davon. Dein Esel wird gestohlen. Er kommt nie zurück. Deine Schafe bekommen deine Feinde. Niemand hilft dir. 32. Deine Kinder werden Sklaven für ein fremdes Volk. Deine Augen sehen das. Du sehnst dich nach ihnen. Du kannst nichts tun. 33. Deine Ernte und dein hartes Gut. Ein Volk, das du nicht kennst, ist es. Du wirst immer unterdrückt und schlecht behandelt. 34. Du wirst verrückt von dem, was du siehst. 35. Jahwe schlägt dich mit schlimmen Wunden. Sie sind an Knien und Beinen. Sie heilen nicht, von Kopf bis Fuß. 36. Jahwe bringt dich und deinen König weg. Ihr kommt zu einem Volk, das ihr nicht kennt. Dort dient ihr anderen Göttern. Sie sind aus Holz und Stein. 37. Du wirst ein Schreck für alle Völker sein. Sie werden über dich spotten und lachen. 38. Du säst viel Samen auf dem Feld. Du erntest. Aber nur wenig. Heuschrecken fressen alles weg. 39. Du pflanzt Weinberge und arbeitest dort. Du hast keinen Wein zum Trinken. Du kannst keinen Wein lagern. Ein Wurm frisst ihn weg. 40. Du hast Ölbäume in deinem Land. Du kannst dich nicht mit Öl einölen. Deine Oliven fallen alle ab. 41. Du bekommst Söhne und Töchter. Sie bleiben nicht bei dir. Sie werden gefangen genommen. 42. Insekten fressen alle deine Bäume. Sie fressen auch deine Ernte. 43. Der Fremde bei dir wird wichtiger als du. Du wirst immer unwichtiger werden. 44. Er leiht dir Geld. Du kannst ihm nichts leihen. Er wird der Anführer. Du bist der Letzte. 45. Alle diese schlechten Dinge kommen über dich. Sie verfolgen dich, bis du zerstört bist. Das ist, weil du nicht auf Jahwe gehört hast. Du hast seine Gebote nicht gehalten. 46. Diese Dinge sind ein Zeichen. Sie bleiben immer bei dir und deinen Kindern. 47. Du hattest viel. Aber du hast Jahwe nicht mit Freude gedient. 48. Du musst deinen Feinden dienen. Jahwe schickt sie gegen dich. Du wirst Hunger und Durst haben. Du hast keine Kleidung und bist in Not. Er legt dir ein schweres Joch auf den Hals. Das geht, bis er dich zerstört hat. 49. Jahwe schickt ein Volk gegen dich. Es kommt von weit her, vom Ende der Erde. Es kommt schnell wie ein Adler. Du verstehst ihre Sprache nicht. 50. Dieses Volk sieht böse aus. Es hat keine Achtung vor Alten. Es hat kein Mitleid mit Kindern. 51. Es ist deine Tiere und deine Ernte. Das geht, bis du zerstört bist. Es lässt dir nichts übrig, kein Getreide, keinen Wein, kein Öl. Auch keine jungen Rinder und Schafe. Das geht, bis es dich ganz zerstört hat. 52. Es greift deine Städte an. Das geht, bis deine hohen Mauern fallen. Du hast diesen Mauern vertraut. Es greift alle deine Städte an. Das ist in dem Land, das Jahwe dir gibt. 53. In großer Not und Angst. Dein Feind bringt dich dazu. Du wirst deine Kinder essen. Jahwe hat sie dir gegeben. 54. Der zarteste Mann wird böse sein. Er ist böse zu seinem Bruder. Er ist böse zu seiner Frau. Er ist böse zu seinen Kindern. 55. Er gibt ihnen nichts von dem Fleisch seiner Kinder. Er ist es selbst. Er hat nichts anderes zu essen. Das passiert in der Not. Dein Feind bringt dich in diese Not. 56. Die zarteste Frau wird böse sein. Sie hat nie ihren Fuß auf den Boden gesetzt. Sie ist böse zu ihrem Mann. Sie ist böse zu ihrem Sohn oder ihrer Tochter. 57. Sie gibt ihnen ihre Nachgeburt nicht. Sie gibt ihnen ihre Kinder nicht. Sie ist sie heimlich. Das ist in der großen Not. Dein Feind bringt dich in diese Not. 58. Du musst auf alle Worte dieses Gesetzes hören. Sie stehen in diesem Buch. Du musst Jahwe, deinen Gott, ehren. 59. Jahwe schickt dir und deinen Kindern schlimme Krankheiten. Sie sind groß und bleiben lange. 60. Er schickt dir wieder alle Krankheiten aus Ägypten. Du hattest Angst davor. Sie bleiben bei dir. 61. Jahwe schickt dir noch mehr Krankheiten und Plagen. Sie stehen nicht in diesem Buch. Das geht, bis du zerstört bist. 62. Ihr wart so viele wie Sterne am Himmel. Aber nur wenige von euch bleiben übrig. Das ist, weil du nicht auf Jahwe gehört hast. 63. Jahwe freute sich, euch glücklich und viele zu machen. Jetzt freut er sich, euch zu zerstören. Ihr werdet aus dem Land gerissen. Ihr solltet es besitzen. 64. Jahwe verteilt dich unter alle Völker. Das ist von einem Ende der Erde zum anderen. Dort dienst du anderen Göttern. Du und deine Väter kanntet sie nicht. Sie sind aus Holz und Stein. 65. Du wirst keine Ruhe finden. Du findest keinen Ort zum Bleiben. Jahwe gibt dir ein ängstliches Herz. Deine Augen werden müde vor Sehnsucht. Deine Seele wird traurig sein. 66. Dein Leben ist in Gefahr. Du zitterst Tag und Nacht. Du bist nie sicher, ob du lebst. 67. Am Morgen denkst du, ach, wäre es doch Abend. Am Abend denkst du, ach, wäre es doch morgen. Das ist wegen der Angst in deinem Herzen. Und wegen dem, was deine Augen sehen. 68. Jahwe bringt dich mit Schiffen nach Ägypten. Das ist der Weg, den ich dir verboten habe. Dort werdet ihr als Sklaven verkauft. Niemand will euch kaufen. 69. Das sind die Worte des Vertrages. Mose machte ihn mit Israel in Moab. Er machte ihn im Namen Jahwes. Das ist ein anderer Vertrag als der am Horeb.